Hören Sie nun die Nachrichten für die Generation Pisa. Hallo Party Deutschland! Onkel Fisch machen euch die Ballermann-Nana-Nachrichten! Ballermann-Nana-Nachrichten! Deutschland! Ursula von der Leyen spricht für die Bundeswehr und will bewaffnete Drohnen für das deutsche Heer. Dahinter steckt der Masterplan, dass auch im Ausland man mehr schießen kann. Über die Wolken kann das Krieg führen wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen bleiben hinterm Joystick verborgen. Altlasten! Dirk Niebel wird Rüstungslobbyist. Der Niebel treibt ein seltsames Spiel. Während Sarkozy festgenommen worden ist, Staatsanwälte küsst man nicht mein Darling. Nach der Elbphilharmonie Verschiebung des Fernbahnhofs Altona. Geld drauf, Schmitz, entschuldigen Sie, ist das der Sonderzug zur Kreide? Warum nicht gleich einen unterirdischen Flughafen? Ballermann-Nana-Nachrichten, Ballermann-Nana-Nachrichten. Mehr Spaß, einfach SWR3.